Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Wie unendlich still das Schloss geworden war. Es war, als sei die Stille des Schlosses, des Sees und des Parks zu einem Teil von Struensees innerer Stille geworden. Er saß häufig am Bett des kleinen Mädchens, wenn es schlief, und sah in sein Gesicht. So unschuldig, so schön. Wie lange würde dies dauern? »Was ist mit dir?« hatte Caroline Mathilde eines Abends ungeduldig zu ihm gesagt. »Du bist so still geworden.« »Ich weiß nicht.« »Du weißt nicht?« Er hatte es nicht erklären können. Hiervon hatte er geträumt, alles verändern zu können, alle Macht zu haben. Aber jetzt war das Dasein so flau geworden. Vielleicht war es so, zu sterben. Einfach aufzugeben und die Augen zu schließen. »Was ist mit dir?« hatte sie wiederholt. »Weiß nicht. Manchmal sehne ich mich danach, nur zu schlafen, nur einzuschlafen, zu sterben.« »Träumst du davon, zu sterben?« hatte sie mit einer Schärfe in ihrer Stimme gesagt, die er noch nicht kannte. »Aber ich tue das nicht. Ich bin noch jung.« »Ja, verzeih.« »Ich habe faktisch«, hatte sie mit verhaltener Wut gesagt, »gerade erst angefangen zu leben.« Er hatte nicht antworten können. »Ich verstehe mich nicht auf dich«, hatte sie da gesagt. Es war an diesem Tag zu einer leichten Missstimmung zwischen ihnen gekommen, die sich jedoch verflüchtigte, als sie sich in die Schlafkammer der Königin zurückzogen. Sie hatten sich geliebt. Wenn sie sich in diesem späten Sommer liebten, wurde er danach oft von einer unbegreiflichen Unruhe ergriffen. Er wusste nicht, was es war. Er verließ das Bett, zog die Vorhänge auseinander und blickte über das Wasser. Er hörte eine Flöte und wusste, es war Brand. Warum wollte er immer hinaussehen und fort, wenn sie sich geliebt hatten? Er wusste es nicht. Die Nase gegen die Fensterscheibe. War er ein Vogel, der hinaus wollte? So durfte es nicht sein. Er musste es vollenden. Nur noch ein oder zwei Freunde. Ein oder zwei. Flucht oder Tod. Herr Voltaire war auch naiv gewesen. »Woran denkst du?« hatte sie gefragt. Er hatte nicht geantwortet. »Ich weiß«, hatte sie gesagt, »du bist stolz auf dich. Du weißt, dass du ein fantastischer Liebhaber bist. Daran denkst du.« »Manche können es«, hatte er sachlich gesagt. »Ich habe es immer gekonnt.« Zu spät hörte er, was er selbst gesagt hatte, und bereute es. Aber sie hatte es gehört und den Sinn verstanden und zuerst nicht geantwortet. Dann hatte sie gesagt, »Du bist der Einzige, den ich gehabt habe. Also habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Das ist der Unterschied.« »Ich weiß. Abgesehen von dem Geisteskranken, das vergaß ich. Auf gewisse Weise liebe ich ihn. Weißt du das?« Sie betrachtete seinen Rücken, um zu sehen, ob er verletzt war. Aber sie konnte nicht sehen. Sie hoffte, dass er verletzt sein würde. Es wäre so lustig, wenn er verletzt wäre. Keine Antwort. »Er ist nicht so vollendet wie du. Nicht so fantastisch. Er war kein so schlechter Liebhaber, wie du glaubst. Bist du jetzt verletzt?« Er war wie ein Kind damals. Es war beinahe erregend. »Bist du verletzt?« »Ich kann gehen, wenn du willst.« »Nein, doch, ich will gehen.« »Wenn ich will, dass du gehst«, hatte sie in dem gleichen leisen, freundlichen Ton gesagt, »dann willst du gehen. Nicht vorher. Keinen Augenblick vorher. Was willst du? Ich höre doch an deiner Stimme, dass etwas ist. Ich will, dass du herkommst.« Er blieb stehen und wusste, dass er sich nicht bewegen wollte, aber dass er es vielleicht dennoch tun würde. »Ich will wissen, woran du denkst«, hatte sie nach einem langen Schweigen gesagt. »Ich denke«, sagte er, »dass ich früher glaubte, ich hätte die Kontrolle. Jetzt glaube ich das nicht mehr.« Wo ist das hin? Sie antwortete nicht. Herr Voltaire, mit dem ich auch korrespondiert habe, begann er. Herr Voltaire, er glaubte, ich könnte der Funke sein, der einen Präriebrand entzündet. Wo ist das hin? Du hast ihn in mir entzündet, sagte sie. In mir. Und jetzt werden wir zusammen brennen. Komm. Weißt du, hatte er da erwidert, weißt du, dass du stark bist? Und manchmal habe ich Angst vor dir. Am besten war es, wenn Christian ungestört spielen konnte. Diejenigen, die ungestört spielen konnten, waren Christian, der Negerpage Moranti, die kleine Phoebe und der Hund. Sie spielten in der Schlafkammer des Königs. Das Bett war sehr breit. Sie hatten alle vier darauf Platz. Christian hatte ein Laken um Moranti gewickelt, das diesen ganz verbarg, und sie spielten Hof. Moranti war der König. Er sollte eingewickelt am Kopfende des Betts sitzen und sein Gesicht sollte ganz verhüllt sein. Er sollte eingewickelt sein wie in einen Kokon. Und am Fußende saßen Christian, Phoebe und der Hund. Sie sollten den Hof darstellen und sich anreden und befehlen lassen. Moranti erteilte Order und Befehle. Der Hof verbeugte sich. Es machte solchen Spaß. Sie hatten alle die Perücken und die Kleider abgeworfen und saßen nur in ihrer spitzenverzierten Unterwäsche da. Von dem ins Laken gewickelten kamen dumpfe Worte und Befehle. Der Hof verbeugte sich dann auf eine so lächerliche Weise. Alles war so lustig. So war es, wenn es am schönsten war. Am 17. September, als Christian und seine Spielkameraden am Tage »Der König und der lächerliche Hof« gespielt hatten, traf ein Kurier aus Kopenhagen in Hirschholm ein und brachte eine Sendung aus Paris mit. Sie enthielt ein Huldigungsgedicht von Herrn Voltaire an König Christian VII. Es sollte später als Epistel 109 veröffentlicht werden, sehr berühmt werden und in vielen Sprachen erscheinen. Aber jetzt war das Gedicht mit der Hand geschrieben, es hatte 137 Verse und sein Titel lautete »Über die Pressefreiheit«. Aber es war an Christian gerichtet, es war ein Huldigungsgedicht an ihn. Voltaire war von der Mitteilung erreicht worden, dass der dänische König in seinem Land die Meinungsfreiheit eingeführt hatte. Dies war der Anlass für das Gedicht. Er konnte kaum wissen, dass Christian in einen anderen großen Traum hinübergeglitten war, der nicht von Freiheit handelte, sondern von Flucht. Dass der Knabe, der mit seinen kleinen lebendigen Puppen spielte, sich der von Struensee durchgeführten Reform kaum bewusst war. Und dass im Übrigen diese neu gewonnene Meinungsfreiheit lediglich zu einer Menge von Pamphleten geführt hatte, die von der Reaktion gelenkt und initiiert waren, die inzwischen planmäßig daran arbeitete, Struensee mit Schmutz zu bewerfen. In diesem nunmehr freien Klima griffen die Pamphlete Struensees Liederlichkeit an und gaben den Gerüchten von seinen unzüchtigen Nächten mit der Königin Nahrung. Dies war nicht der Sinn der neuen Freiheit gewesen. Doch hatte Struensee sich geweigert, sie zurückzunehmen. Und deshalb kam diese Flut von Schmutz, die gegen ihn gerichtet war. Und weil Herr Voltaire dies alles nicht wusste, hatte Herr Voltaire ein Gedicht über Christian geschrieben, das von den Prinzipien handelte, denen Voltaire huldigte, die richtig waren und dem dänischen König Glanz verliehen. Es wurde ein so schöner Abend auf Hirschholm. Man hatte veranlasst, dass Christian seine Spiele abbrach und angekleidet wurde. Und dann versammelte man sich zu einem Leseabend. Zuerst hatte Struensee das Gedicht vorgelesen, ihnen allen, und alle hatten anschließend applaudiert und Christian voller Wärme angesehen, der schüchtern gewesen, aber froh geworden war. Dann war Christian selbst aufgefordert worden, das Gedicht zu lesen. Er hatte zuerst nicht gewollt, aber dann hatte er nachgegeben und Voltaires Gedicht gelesen, in seinem gepflegten Französisch, langsam und mit seinen speziellen Betonungen. Es war so schön geschrieben. Voltaire hatte seiner Freude darüber Ausdruck gegeben, dass es im Norden jetzt erlaubt war, frei zu schreiben. und die Menschheit dankte nun mit seiner Stimme. Und so ging das lange, schöne Gedicht weiter über die Absurdität der Zensur und das Gewicht der Literatur und dass sie den Machthabern Furcht einjagen konnte und andererseits über die Hilflosigkeit der Zensur, da sie nie selbst einen Gedanken denken konnte. Und wie unmöglich es war, einen siegenden Gedanken zu töten. Est-il bon? Tous les rois ne peuvent l'écraser. Wird der Gedanke irgendwo unterdrückt, taucht er dennoch irgendwo anders siegreich wieder auf. Wird er in dem einen Land verabscheut, wird er in dem anderen bewundert. Christians Stimme hatte gezittert, als er zum Schluss gekommen war. Und dann hatten sie wieder applaudiert. Sehr lange. Und Christian hatte sich wieder gesetzt zwischen sie. Und er war so glücklich gewesen, und sie hatten ihn mit Wärme betrachtet, fast mit Liebe, und er war so froh gewesen. Vom Balkon des Schlosses erklangen fast jeden Abend in diesem Sommer Flötentöne. Es war Brandt, der Flötenspieler. Es war der Ton von Freiheit und Glück in diesem Sommer. Die Flöte auf Schloss Hirschholm, dem fantastischen Sommerschloss, das nur diesen Sommer lebte. Etwas sollte vielleicht geschehen, aber es geschah noch nicht. Alles wartete. Der Flötenspieler, der letzte der Freunde, spielte für sie alle, aber ohne sie zu sehen. Der König spielte, die Königin über das Kind gebeugt in einer liebevollen Gebärde. Struensee, still und in sich gekehrt, ein Vogel mit den Flügelspitzen gegen das Fenster. Ein Vogel, der fast aufgegeben hat. Nein, es war nichts Komisches an Voltaires Huldigungsgedicht. Es war eine der schönsten Huldigungen an das freie Wort, die je geschrieben wurden. Aber gerade an Christian. Man suchte ja überall nach dem Funken, der den Brand auslösen sollte. Schon 1767 hatte Voltaire ihm geschrieben, von jetzt an muss man nach Norden reisen, um zukunftweisende Gedanken zu finden. Und wenn meine Gebrechlichkeit und Schwäche mich nicht hinderten, würde ich dem Wunsch meines Herzens folgen, zu Ihnen reisen und mich Eurer Majestät zu Füßen werfen. Voltaire zu Christians Füßen. Aber so war die Lage. So waren die Bedingungen. Die jungen Monarchen im Norden waren verwirrende, aber lockende Möglichkeiten. Auch mit dem schwedischen Kronprinzen, dem zukünftigen König Gustav III., hielten die Enzyklopädisten Kontakt. Gustav wurde von Diderot bewundert, er las alles von Voltaire. Die kleinen Königreiche im Norden waren eigentümliche kleine Herde der Aufklärung. Oder konnten es werden? Worauf konnten die Aufklärungsphilosophen hoffen? In ihrem Exil in der Schweiz oder St. Petersburg? Mit ihren verbrannten Büchern und ihren ständig zensierten Werken? Die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit waren ja der Schlüssel. Und da waren diese sonderbar neugierigen jungen Monarchen in diesen kleinen, zurückgebliebenen Ländern im Norden. Die Meinungsfreiheit war plötzlich in Dänemark eingeführt worden. Warum sollte der ständig bedrohte und verfolgte Herr Voltaire nicht ein desperates und hoffnungsvolles Huldigungsgedicht schreiben? Er konnte ja nicht wissen, wie die Lage eigentlich war. Im Herbst 1771 kam die Reaktion. Sie kam in Wellen. Die erste Welle war der Aufstand der norwegischen Matrosen. Es begann damit, dass der bucklige, magere schweizerische Informator Reverdil Struensee einen Rat zur Lösung des algerischen Problems gab. Reverdil war trotz allem ein vernünftiger Mensch, pflegte Struensee zu denken. Aber wie die Vernünftigen gebrauchen in diesem Tollhaus? Um die Irren zu bewachen? Es war ein Fehler gewesen, Reverdil zu Christians Aufpasser zu machen. Aber der König hasste Brandt inzwischen. Jemand musste auf ihn aufpassen. Was sollte man tun? Es musste Reverdil sein. Reverdil besaß jedoch Kenntnisse über das Tollhaus, die manchmal nützlich sein konnten. So auch in diesem Spätsommer 1771 in Hirschholm. Er erhielt die Aufgabe, klärend und übersichtlich über die Probleme im Zusammenhang mit dem algerischen Abenteuer zu referieren und mögliche Lösungen vorzuschlagen. Aber die Probleme um das algerische Abenteuer wuchsen in diesen Monaten lawinenartig. Es gab keine Klarheit, außer der des Tollhauses. Struensee hatte die Katastrophe ja geerbt. Lange vor seiner Zeit war eine reich ausgerüstete Flotte nach Algier entsandt worden. Krieg war erklärt worden. Die Jahre vergingen, die Katastrophe war schließlich für alle offensichtlich geworden. Als der Leibarzt zu Besuch kam, war die Katastrophe schon da. Er erbte sie. Der klare Schein der Vernunft war durch den der Torheit verdunkelt worden. Und Struensee hatte sich machtlos gefühlt. Logisch, im Tollhaus war es erschienen, dass Dänemark Algerien den Krieg erklärt und eine Flotte ins Mittelmeer gesandt hatte. Die Logik war seit langem vergessen. Aber es hatte mit dem großen Machtspiel zu tun gehabt, mit der Türkei und Russland. Logisch war auch gewesen, dass das wahnwitzige Unternehmen scheiterte. Reverdils Darlegungen in der Angelegenheit, er kannte sie von Anfang an und war glücklich, einige Tage von Christians Gesellschaft befreit zu sein, waren düster. Was tun? Neben den versenkten Schiffen, den Verlusten an Mannschaft, den ungeheuren Kosten, die die Staatsschulden in die Höhe zu treiben und alle Reformen zu unterminieren drohten, neben diesem allen war da die Verbitterung darüber, dass diese geerbte Idiotie alles untergraben sollte. Reverdils klare Analysen waren unerträglich. Die gegenwärtige Lage war die, dass im Mittelmeer noch ein kleines dänisches Geschwader übrig war, unter dem Kommando von Admiral Hochland. Es waren die Reste der stolzen Flotte, die losgesegelt war. Diese Flotte hatte jetzt Order, algerische Korsaren zu verfolgen und auf Verstärkung zu warten. Diese Verstärkung sollte von Kopenhagen abgehen, musste aber erst gebaut werden. Der Bau sollte auf der Werft von Holmen erfolgen. Dieses neu gebaute Geschwader sollte aus großen Linienschiffen sowie Galeassen mit kräftigen Kanonen und Bombenwerfern bestehen, mit denen man Algier bombardieren konnte. Das Geschwader sollte, der Marineführung zufolge, neben Fregatten, Schebecken und Galeassen aus mindestens 9 Linienschiffen bestehen. Um die erforderlichen Schiffe zu bauen, waren 600 Matrosen in Norwegen ausgehoben worden. In Erwartung des Startschusses hielten sie sich bereits seit einiger Zeit untätig in Kopenhagen auf. Nach und nach verloren sie die Geduld. Die Löhne blieben aus, die Huren nahmen ordentliche Preise und ohne Lohn keine Huren. Kostenloser Schnaps hatte sie nicht besänftigt, sondern schwere Schäden in den Kopenhagener Wirtshäusern verursacht. Die norwegischen Matrosen waren außerdem sehr königstreu, nannten den dänischen Monarchen von alters her Väterchen und hatten in Norwegen gelernt, den Begriff nahezu mythologisch zu benutzen, um ihren lokalen Machthabern mit dem Eingreifen der Zentralmacht zu drohen. Die norwegischen Matrosen hatten sich über die Berichte empört, dass Väterchen Christian von dem deutschen Struensee in Gefangenschaft gehalten werde. Die neuen, freigegebenen und üppig florierenden Pamphlete hatten das ihre dazu beigetragen. Väterchens heiliges Bett war geschändet. Alles eine Katastrophe. Keine Arbeit, die Huren unwillig. Schließlich hatte der Hunger sich eingestellt. Keine Huren, kein Lohn, keine Arbeit. Väterchen bedroht. Die Wut war gewachsen. Reverdil hatte eindeutig dazu geraten, das algerische Abenteuer abzublasen. Struensee hatte auf ihn gehört. Es würden keine Linienschiffe gebaut werden. Aber die Matrosen waren da und ließen sich nicht nach Norwegen zurückverfrachten. Sie waren es, mit denen Guldberg in Verbindung gewesen war. Im Oktober beschlossen sie, nach Hirschholm zu marschieren. Es gab gar keinen Zweifel. Die Berichte waren düster, das Ende schien nahe. Die Berichte über den Marsch der aufrührerischen Matrosen erreichten Hirschholm unverzüglich. Struensee hatte schweigend zugehört und war anschließend zur Königin hineingegangen. »In 4 Stunden sind sie hier«, hatte er berichtet. »Sie werden uns töten. Wir haben 15 Soldaten, die wir dagegen stellen können. Schöne Uniformen, aber nicht viel mehr. Wahrscheinlich sind sie schon geflohen. Niemand wird die Matrosen daran hindern, uns zu töten. Was tun wir? Hatte sie gesagt. Wir können nach Schweden fliehen. Das ist feige, hatte sie erwidert. Ich habe keine Angst zu sterben. Und ich werde nicht sterben. Sie hatte ihn mit einem Blick angesehen, der die Spannung zwischen ihnen steigen ließ. Ich habe auch keine Angst zu sterben, hatte er gesagt. Wovor hast du denn Angst? Er wusste die Antwort, schwieg aber. Es fiel ihm auf, dass die Worte Angst oder Furcht jetzt ständig in ihren Gesprächen auftauchten. Da war etwas mit Furcht, das mit seiner Kindheit zu tun hatte, weit in der Vergangenheit, im Frühjahr, wie sie in ihrem eigenartigen Dänisch zu sagen pflegte. Warum kam das Wort Furcht jetzt ständig vor? War es die Erinnerung an das Märchen, das er als Kind gelesen hatte, von dem, der in die Welt zog, um das Fürchten zu lernen? Es war ein Märchen. Er erinnerte sich. Es handelte von einem klugen, intelligenten, humanistischen Menschen, der von seiner Furcht gelähmt wurde. Dieser intelligente Knabe hatte einen Bruder. Was war mit dem Bruder? Der Bruder war dumm und handlungstüchtig. Aber er kannte keine Furcht. Ihm fehlte die Fähigkeit, sich zu fürchten. Er war der Held des Märchens. Er zog aus, um das Fürchten zu lernen. Aber nichts konnte ihm einen Schrecken einjagen. Er war unverwundbar. Was war Furcht? War es die Fähigkeit zu sehen, was möglich war und was unmöglich? Waren es die Fühlhörner? Waren es die Warnsignale in seinem Innern? Oder war es der lähmende Schrecken, von dem er ahnte, dass er alles zerstören würde? Er hatte gesagt, er habe keine Angst zu sterben, und er sah sogleich, dass sie wütend wurde. Sie glaubte ihm nicht. Und in ihrem Misstrauen lag ein gewisses Maß an Verachtung. Eigentlich sehnst du dich danach, hatte sie da sehr überraschend zu Struensee gesagt. Aber ich will nicht sterben. Ich bin zu jung, um zu sterben. Und ich sehne mich nicht danach. Und ich habe nicht aufgegeben. Er fand das ungerecht. Und er wusste, dass sie an einen Schmerzpunkt gerührt hatte. Wir müssen uns schnell entscheiden, hatte er gesagt, weil er nicht antworten wollte. Nur Menschen aus einem Guss konnten keine Furcht fühlen. Der dumme Bruder, der keine Furcht kannte, besiegte die Welt. Der Reinherzige war zum Untergang verdammt. Sie hatte einen schnellen Entschluss für sie beide gefällt. »Wir bleiben hier«, sagte sie kurz. »Ich bleibe hier. Die Kinder bleiben hier. Du tust, was du willst. Flieh nach Schweden, wenn du willst. Eigentlich willst du jetzt schon ziemlich lange fliehen. Das ist nicht wahr. Dann bleib. Sie werden uns ermorden. Aber nein.« Sie hatte dann das Zimmer verlassen, um den Empfang der aufrührerischen Matrosen zu planen. Später dachte Struensee, dass dies die größte Erniedrigung war, die er je erlebt hatte. Nichts von alledem, was nachher geschah, war so entsetzlich gewesen. Alles war ja so glatt gegangen. Königin Caroline Mathilde war mit ihrem Gefolge über die Brücke gegangen und hatte auf der Landseite der Brücke die aufrührerischen Matrosen begrüßt. Sie hatte zu ihnen gesprochen. Sie hatte einen überwältigend charmanten und bezaubernden Eindruck gemacht. Sie hatte ihnen warm für ihre freundliche Aufwartung gedankt und auf König Christian gezeigt, der stumm 3 Schritte hinter ihr stand, zitternd vor Angst, aber vollkommen still und ohne seine üblichen Spasmen oder Gebärden. Sie hatte in seinem Namen um Nachsicht dafür gebeten, dass seine Halsschmerzen und das starke Fieber ihn daran hinderten, zu ihnen zu sprechen. Sie hatte Struensee mit keinem Wort erwähnt, war aber sehr entzückend gewesen. Sie hatte sie der Gunst und des Wohlwollens der Majestät versichert und die böswilligen Gerüchte, die besagten, dass die Schiffe nicht gebaut werden sollten, mit Nachdruck zurückgewiesen. Der König habe schon vor 3 Tagen beschlossen, dass auf der Werft von Holmen 2 neue Linienschiffe gebaut werden sollten, um die Flotte gegen die Feinde des Reichs zu stärken. Alles andere sei Lüge. Sie hatte bedauert, dass die Auszahlung der Löhne sich verzögert habe. hatte ihren Hunger und Durst nach der langen Wanderung angesprochen, erklärt, man habe in den Vorratshäusern jetzt eine Stärkung vorbereitet, Eber am Spieß und Bier, ihnen eine gute Mahlzeit gewünscht und ihnen versichert, es sei ihr größter Wunsch, das schöne Norwegen mit seinen, wie es heiße, hinreißenden Tälern und Bergen zu besuchen, von denen sie schon früher so viel habe erzählen hören. Oder im Frühjahr, wie sie es ausgedrückt hatte. Die Matrosen hatten ein kräftiges Hurra auf das Königspaar ausgebracht und waren zur Stärkung übergegangen. »Du bist nicht gescheit«, hatte er zu ihr gesagt. »Zwei neue Linienschiffe. Es ist kein Geld da. Es reicht kaum für ihre Löhne. Das ist alles aus der Luft gegriffen. Es ist unmöglich. Du bist nicht gescheit.« »Ich bin gescheit«, hatte sie da erwidert, »und ich werde immer gescheiter.« Er hatte da gesessen und das Gesicht in den Händen verborgen. »Ich habe mich noch nie so erniedrigt gefühlt«, hatte er gesagt. »Musst du mich erniedrigen?« »Ich erniedrige dich nicht«, hatte sie geantwortet. »Doch, das tust du«, hatte er gesagt. Vom Strand auf der anderen Seite hörten sie das wilde Gebrüll der immer betrunkener werdenden, aufrührerischen norwegischen Matrosen, die jetzt nicht mehr aufrührerisch waren, sondern königstreu. Struensee hatten sie nicht gesehen. Vielleicht gab es ihn nicht. Es würde eine lange Nacht werden. Bier gab es reichlich. Morgen würden sie umkehren. Der Aufruhr war niedergeschlagen. Da hatte sie sich zu ihm gesetzt und langsam über sein Haar gestrichen. »Aber ich liebe dich doch«, hatte sie geflüstert. »Ich liebe dich so fantastisch. Aber ich habe vor, nicht aufzugeben, nicht zu sterben. Uns nicht aufzugeben. Es ist nur das. Nur das. Nur das. Ich habe nicht vor, uns aufzugeben.« Guldberg hatte die Information über den Ausgang des Aufstandes der Königin-Witwe übermittelt, die mit steinernem Gesicht zuhörte, und dem Erbprinzen, der sabberte wie gewöhnlich. »Sie sind gescheitert«, hatte sie zu Guldberg gesagt. »Und vielleicht ist uns eine Fehleinschätzung unterlaufen. Die kleine englische Hure ist härter, als wir angenommen haben.« Es gab nicht viel zu sagen. Guldberg hatte lediglich ausweichend bemerkt, dass Gott auf ihrer Seite sei und ihnen sicher beistehen werde. Sie hatten lange schweigend dagesessen. Guldberg hatte die Königin-Witwe angesehen, und wieder einmal war er erschüttert über ihre unfassbare Liebe zu ihrem Sohn, den sie stets an der Hand hielt, als wolle sie ihn nicht freilassen. Es war unfassbar, aber sie liebte ihn. Und sie meinte wirklich, mit einer kühlen Verzweiflung, die ihn erschreckte, dass dieser zurückgebliebene Sohn der von Gott Auserkorene werden, dass ihm alle Macht über dieses Land gegeben werden sollte, dass es möglich wäre, von seinem geringen Äußeren, seinem deformierten Kopf, seinem Schütteln, seinen lächerlichen eingeübten Phrasen, seinen Pirouetten abzusehen. Es war, als sehe sie vollständig von diesem Äußeren ab und sehe ein inneres Licht, das bisher daran gehindert worden war, hervorzutreten. Sie sah Gottes Licht in dieser unansehnlichen Schale leuchten, dass er von Gott auserkoren war und dass ihre Aufgabe lediglich darin bestand, den Weg zu bereiten, so, dass das Licht hervorbrechen konnte. Und als habe sie Guldbergs Gedanken gehört und verstanden, streichelte sie die Wange des Erbprinzen, fand sie klebrig, holte ein Spitzentaschentuch hervor, wischte ihm den Sabber vom Kinn und sagte, »Ja, Gott wird uns beistehen, und ich sehe Gottes Licht auch in seiner geringen Gestalt.« Guldberg rang nach Atem, heftig. Gottes Licht in dieser geringen Gestalt. Sie hatte von ihrem Sohn gesprochen, aber er wusste, dass es auch für ihn galt. Die Letzten, die Geringsten, sie trugen Gottes Licht in sich. Er hatte nach Atem gerungen, es klang wie ein Schluchzen, doch das konnte es ja nicht sein. Er ermannte sich. Und dann begann er, die zwei Pläne darzulegen, die er sich ausgedacht hatte und die ausprobiert werden sollten, nacheinander, wenn der Aufstand der Matrosen fehlschlüge, was leider schon geschehen war. So dass dann die geringsten und unansehnlichsten, die jedoch Gottes inneres Licht besaßen, ihren Kampf für die Reinheit fortsetzen würden. Rantzau wurde am gleichen Abend nach Hirschholm gesandt, um den kleinen Plan ins Werk zu setzen, der dem Aufruhr der norwegischen Matrosen folgen sollte. Er war sehr einfach. Guldberg meinte, dass die einfachen Pläne zuweilen erfolgreich sein konnten, da sie sehr wenige Personen umfassten, keine großen Truppenkonzentrationen, keine Massen, nur einige wenige Auserwählte. Der einfache Plan umfasste Struensees zwei Freunde, Rantzau und Brandt. Sie hatten sich heimlich in einem Wirtshaus 2 Kilometer von Hirschholm entfernt getroffen. Rantzau hatte erklärt, die Lage sei kritisch, man müsse handeln. Das Verbot gegen das private Schnapsbrennen mochte klug erscheinen, war aber dumm. Die Menschen demonstrierten jetzt auf den Straßen. Es war nur eine Zeitfrage, wann Struensee gestürzt würde. Chaos herrschte, Pamphlete überall, Satiren, Hohn gegen Struensee und die Königin. Es brodelte überall. Er glaubt, der Mann des Volks zu sein, hatte Brandt verbittert gesagt. Und Sie hassen ihn. Alles hat er für Sie getan und Sie hassen ihn. Das Volk frisst seinen Wohltäter. Trotzdem verdient er es. Er wollte alles auf einmal. Die Ungeduld der guten Menschen, hatte Rantzau geantwortet, ist schlimmer als die Geduld der Bösen. Alles, alles habe ich ihm beigebracht, aber dies nicht. Rantzau erläuterte dann den Plan. Brandt sollte dem König mitteilen, Struensee und die Königin hätten die Absicht, ihn zu töten. Er müsse deshalb gerettet werden. Der König war der Schlüssel. Befand er sich erst in Kopenhagen, außerhalb von Struensees Kontrolle, wäre das Übrige einfach. Und dann, fragte Brandt, dann, sagte Rantzau, muss Struensee sterben. Am folgenden Tag war der Plan misslungen. Was geschah, war so absurd und komisch, dass niemand mit dieser Entwicklung hatte rechnen können. Was geschah, war Folgendes. Der König hatte gegen 5 Uhr am Nachmittag einen unerklärlichen Wutausbruch bekommen, war auf die Brücke zum Festland gerannt und hatte gerufen, er wolle sich ertränken. Als Struensee gelaufen kam, war Christian plötzlich auf die Knie gefallen, hatte Struenseys Beine umfasst und weinend gefragt, ob es wahr sei, dass er sterben müsse. Struensee hatte versucht, ihn zu beruhigen, indem er ihm über die Stirn und den Kopf streichelte. Aber Christian war nur noch ängstlicher geworden und hatte gefragt, ob es wahr sei. »Was meinen Sie, Majestät?« hatte Struensee gefragt. »Ist es wahr, dass Sie mich töten wollen?« hatte der König wimmernd gefragt. »Sind Sie nicht einer der 7? Antworten Sie mir, sind Sie nicht einer der 7?« So hatte es angefangen. Die beiden hatten draußen auf der Brücke gestanden, und der König hatte ihn beim Namen genannt, ein übers andere Mal. »Struensee«, hatte er geflüstert, »Struensee, Struensee, Struensee.« »Was ist, mein Freund?« hatte Struensee gesagt. »Ist es wahr, was Brandt mir anvertraut hat?« »Was hat er Ihnen anvertraut?« »Er will mich heimlich nach Kopenhagen bringen, nach Einbruch der Dunkelheit, heute Abend, um zu verhindern, dass Sie mich töten. Dann wollen Sie Sie töten. Ist es wahr, dass Sie mich töten wollen?« So war es dazu gekommen, dass der kleine, sehr einfache Plan fehlgeschlagen war. Sie hatten nicht gewusst, dass Struensee zu den 7 gehörte. Sie hatten auch einen anderen Zusammenhang nicht gekannt. Deshalb waren sie gescheitert. Deshalb hatten sie ihre Einfältigkeit gezeigt. Deshalb hatte der Wille des Königs ihren Anschlag vereitelt. Nur Struensee hatte es verstanden. Doch erst nachdem er gefragt hatte, »Warum erzählen Sie es mir, wenn Sie glauben, dass ich Sie töten will?« Da hatte Christian nur gesagt, »Brandt war Stiefel Katrins Feind. Er hat sie verleumdet, und sie ist die Herrscherin des Universums. Deshalb hasse ich ihn.« So ging es zu, als der zweite Plan fehlschlug. Er beorderte Brandt zum Verhör und dieser gestand sofort. Brandt war, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, auf die Knie gefallen. Das war die Situation in dem Gemach links von Struensees Arbeitszimmer auf Schloss Hirschholm gewesen. Es war ein Tag spät im November. Brandt hatte mit gesenktem Kopf gekniet. Und Struensee hatte ihm den Rücken zugewandt, als bringe er es nicht über sich, die Lage, in der sein Freund sich befand, mit anzusehen. »Ich sollte dich töten lassen«, hatte er gesagt. »Ja. Die Revolution frisst ihre Kinder. Aber wenn sie auch dich frisst, habe ich keinen einzigen Freund mehr. Nein. Ich will dich nicht töten.« Ein langes Schweigen war gefolgt. Brandt hatte immer noch gekniet und gewartet. Die Königin, hatte Struensee schließlich gesagt, will so bald wie möglich nach Kopenhagen zurückkehren. Keiner von uns macht sich große Hoffnungen, aber sie will zurückkehren. Die Königin wünscht es. Ich habe keinen anderen Wunsch. Kommst du mit uns? Brandt antwortete nicht. Wie still es um uns her geworden ist, hatte Struensee da gesagt. Du kannst uns verlassen, wenn du willst, du kannst gehen. Zu Guldberg und Rantzau. Und ich werde dir keine Vorwürfe machen. Brandt antwortete darauf nicht, begann aber heftig zu schluchzen. Dies ist ein Scheideweg, hatte Struensee gesagt. Ein Scheideweg, wie man zu sagen pflegt. Was willst du tun? Es folgte ein sehr langes Schweigen. Dann war Brandt langsam aufgestanden. Ich komme mit dir, hatte Brandt gesagt. Danke. Nimm deine Flöte mit und spiel für uns in der Kalesche. Bevor sie am folgenden Abend in den Wagen stiegen, hatten sie sich im inneren Salon versammelt zum Tee und um eine Weile zu plaudern. Im offenen Kamin brannte ein Feuer, aber sonst gab es kein Licht. Sie waren reisefertig. König Christian VII., die Königin Caroline Mathilde, Innewold Brandt und Struensee. Nur das Licht des offenen Kamins. »Wenn wir ein anderes Leben leben könnten«, hatte Struensee schließlich gefragt, »wenn wir ein neues Leben bekämen, eine neue Möglichkeit, was würden wir dann sein wollen?« »Glasmaler«, hatte die Königin gesagt, »in einer Kathedrale in England.« »Schauspieler«, hatte Brandt geantwortet. »Ein Mensch, der auf einem Acker sät«, hatte der König gesagt. Dann wurde es still. »Und du?«, hatte die Königin zu Struensee gesagt. »Was würdest du sein wollen?« Aber er hatte sich nur lange unter seinen Freunden umgesehen, an diesem letzten Abend auf Hirschholm, war aufgestanden und hatte gesagt, »Arzt.« Und dann, »Der Wagen ist da.« Sie reisten noch in der gleichen Nacht nach Kopenhagen. Sie saßen alle vier in der gleichen Kalesche, der König, die Königin, Brandt und Struensee. Die anderen sollten später nachkommen. Der Wagen wie eine Silhouette durch die Nacht. Brandt spielte auf seiner Flöte, sehr still und weich wie eine Totenmesse oder ein Klagelied. Oder, für einen von ihnen, wie ein Lobgesang auf die Herrscherin des Universums. Jetzt sah Guldberg es immer deutlicher. Die Wirbel des Flusses waren deutbar. Die Ehre des Königs musste verteidigt werden. Das war seine Aufgabe. Guldberg hatte eine Anstellung an der Akademie von Sorö gehabt, bis zu dem Augenblick, als dort die pietistische Ansteckung Fuß fasste. Er hatte, als der Gestank der Herrenhuter und der Pietisten allzu unerträglich wurde, dieser seiner Berufung zum Lehrer den Rücken gekehrt, nachdem die Abhandlung über Milton die Voraussetzungen für seine politische Karriere geschaffen hatte. Er hatte auch seinen Auftrag als Geschichtsschreiber hinter sich gelassen, jedoch nicht ohne vorher eine Reihe historischer Studien zu veröffentlichen. Guldberg war jedoch ein leidenschaftlicher Mensch. Er hasste die englische Hure mit einer Intensität, die vielleicht die Leidenschaft des Fleisches war. Als die Nachricht von ihrer Lasterhaftigkeit ihn erreichte, war er von einer rasenden Erregung ergriffen worden, wie er sie noch nie erlebt hatte. Der Körper, von dem der König, der von Gott Ausersehene, Gebrauch machen sollte, wurde nun von einem schmutzigen deutschen Glied durchbohrt. Die größte Unschuld und Reinheit vereinigten sich mit dem größten Laster. Ihr Körper, der heilig war, war nun die Quelle der größten Sünde. Das erregte ihn. Und er hasste seine Erregung. Er meinte, die Kontrolle zu verlieren. Der Hass und die Leidenschaft vereinigten sich in ihm. Er hatte es noch nie so gefühlt. Äußerlich jedoch keine Veränderung. Er sprach immer mit leiser und ruhiger Stimme. Es verwirrte alle, wenn er bei den Plänen für den endgültigen Umsturz plötzlich mit sehr lauter und fast gellender Stimme sprach. Er musste, wie in den isländischen Sagas, die Ehre des Königs verteidigen. Aber wann hatte die Fackel begonnen, ihr Dunkel in seine eigene Seele zu werfen? Das war für ihn der Wendepunkt. Vielleicht war es damals gewesen, als die kleine englische Hure sich zu ihm vorgebeugt hatte und flüsternd ihre schamlose Frage nach der Lust und der Qual gestellt hatte, als ob er abgeschnitten gewesen sei von Lust und Qual. Aber seitdem erinnerte er sich an ihre Haut, die so weiß und lockend erschien, und an ihre Brüste. Einmal hatte er des Nachts so intensiv an sie gedacht, an ihren Verrat am König und an seinen Hass auf sie, dass er an sein Glied gerührt hatte und war da von einer so überwältigenden Lust erfüllt worden, dass der Samen nicht aufzuhalten gewesen war. Die Scham darüber war nahezu unerträglich gewesen. Er war schluchzend auf die Knie gefallen an seinem Bett und hatte den allmächtigen Gott lange um Erbarmen gebeten. Er hatte damals verstanden, dass es nur einen Weg gab. Die Ansteckung der Sünde hatte auch ihn befallen. Sie musste jetzt ausgerottet werden. Nicht Struensee war der Ansteckungsherd. Es war die kleine englische Hure, Königin Caroline Mathilde. Der kleine Plan war fehlgeschlagen. Der große, also der dritte, durfte nicht fehlschlagen. Der Besuch des Leibarztes von Per Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.